Links auf. Der Mensa Podcast. Damn, lecker. Biergartenatmosphäre. Servus, Leute. Hi. Mensa-Gartenatmosphäre. Moin. Sind back in der Mensa. Mhm. Ja. Ist jetzt zwar nicht auf, aber sitzen schön im Mensa-Garten. Ja, auf der Bänken. Schön, ja, weiß ich jetzt nicht. Sieht ein bisschen schlachtfeldmäßig aus. Verwahrlost. Verwahrlost, kann man sagen. Überall liegen Wodkaflaschen, Bacardi-Flaschen, Gin-Flaschen. Aber der Rasen ist schön gemäht. Stimmt. Wir können immer ein bisschen Wasser wieder vertragen. Das hat jemand gemacht, ja. Ja. Wir sind auch nicht alleine im Mensa-Garten, wie ihr hört. Aber vielleicht sind das diejenigen, die verantwortlich sind für diese Unrat hier überall. Ja, aber oh, das wäre jetzt Spekulation. Leute. Nee, ich glaube, das passt schon ganz gut von der Personenbeschreibung. Also es werden schon eher Jugendgruppen im Alter von 16 bis 22 sein, die das hier. Das machst du an den Alkoholflaschen? Das mache ich. Ja, das sieht man am Alkohol. Also Jack Daniels sehe ich. Genau, und so eine Wodichflasche, kein normaler Nicht-Jugendlicher setzt sich, holt sich so eine Wodichflasche mit so Plastikbechern, setzt sich hin und lässt sich richtig volllaufen. Ja. Außerdem geht aber auch für Jack Daniels. Wohl, richtig. Wohl? Ich sag mal, ab 22 schon erwachsen, sagt, hocken muss ich mit dem Bier raus. Und sauft sich mit dem Bier vor. Richtig, ja. Ja, ich habe aber auch schon komische Dinge gesehen hier in Freiburg. Vielleicht ist das einfach so eine Badener Geschichte. Also gefährliches Terrain jetzt, das ich betrete. Aber ich habe auch schon erwachsene Leute gesehen, die sich auf einem Parkplatz treffen und dann einfach mit ihren Autos auf den Parkplatz fahren. Ja, da saufen die auch wodig. Stimmt. Und dann chillen die einfach nur am Parkplatz. Und chillen dann im Auto und hören da Musik und das saufen sich auch zu. Das ist aber vor allem, das ist so die Tuner-Szene. Ja, aber das sind halt auch Junggebliebene. Junggebliebene Tuner, die haben auch gerne, wird da mit LED-Lichtern unterm Auto gearbeitet bei so Leuten. Ah, ja. Und eine Bassrolle im Kofferraum. Und Need for Speed haben die von Anfang an gekauft und haben das schön in so einer Vitrine. Können es immer rausmachen, können es auf jeder Konsole spielen, sowohl PC, Xbox, PlayStation 1, 2, 3, 4. Ja. Die haben auch Schnapsflaschen in der Vitrine, so als Raumeinrichtung. Ah, ja, so eine Sammlung, ja. So leere Schnapsflaschen. Oh, guck mal, das habe ich schon getrunken. Hey. Das hat Leute gibt's wirklich. Ja. Auf Jack Daniels Need for Speed. Genau. Oh, wow. Ja. In so einem, in Anführungsstrichen, Kinderzimmer war ich auch schon mal. Früher bei Kumpels. Es gibt schon so Leute. Ja, früher, also ich muss sagen, ganz früher, so, als man angefangen hat, Bier zu trinken, habe ich schon auch teilweise so Bierdosen gesammelt. So Faxedosen und sowas hatte ich mal eine kleine Sammlung an. So 10, 20 Faxedosen dabei. Aber für die konnte ich nicht mehr. 10, 20 besoffene Abende auf jeden Fall. Wow. Aber da konnte ich nicht mehr Pfand einkassieren. Was hast du gemacht? Damals gab es keinen Pfand, gell? Auf Dosen. Oder? Doch. Doch, aber durfte man noch mit 16 rauchen. Klar, auf die Faxedose auch. Echt? Doppelpfand, 50 Cent. Echt? Traum eines jeden Pfandsammlers. Nee, ich weiß es nicht. Faxe gibt Doppelpfand. Das ist ein großes. Wird Sinn machen. Jo, aber eigentlich, wir labern hier einen Quatsch und eigentlich gibt es was viel Wichtigeres zu sagen. Die Mensa macht wieder auf, ja, Alter. Krass, es gibt ein Datum. Ich war so ganz in etwa aufgeregt, mein Puls ist hochgegangen, als sie das Postfach geöffnet haben und dann gesehen, der Rektor informiert. Ja. Gleich geschaut, gescrollt, sogar die Suchfunktion verwendet. Was hast du gesucht? Mensa-Öffnung. Nee, ich habe nur Mensa. Mensa oder Rempartstraße, eins von beiden eingegeben. Mhm. Ja. Weil ich habe dann auch gelesen, dass das Institutsviertel erstmal geschlossen bleibt. Ja, wie gesagt. Ich weiß nicht, was ihr alle gegen das Institutsviertel habt. Ich gehe da ja auch nicht hin, aber ich hate ihr, das jetzt wisst nicht. Wisst ihr eigentlich, dass die Cafeterien hier, also so senkrecht zum Beispiel, schon seit über einer Woche offen haben? Wir haben ja auch im letzten Podcast großspurig angekündigt, wir gehen diese Woche ins Café Senkrecht. Ich war da. Und nichts ist passiert. Ich war da. Respekt. Stimmt. Und es war nichts los. Es war nichts los. Es war absolut nichts los. Okay, bevor du die Geschichte erzählst, wie das war, müssen wir noch kurz das Datum sagen. Wann die Mensa wieder aufwacht, um unserer Chronistenpflicht hier nachzukommen. Wann ist es denn? 15.06. Glauben wir. Beziehungsweise in der KW 25, die am 15.06. Könnte starten. Halt auch erst freitags aufmachen. Ja, aber so Slow Opening, weißt du, erstmal einen Tag und dann Wochenende. Das heißt aber, dann gibt es erstmal Milchreis zum Auftakt. Das ist das schon auch nicht geil. Das wäre richtig schlecht, ja. Und Milchreis und Kuchen. Vielleicht machen sie das, um die Besucherinnenzahlen so runter unten zu halten. Richtig schlechte Essen. Dann gibt es nur Milchreis halt und Eier und Milchreis. Die ganze Woche. Und dann gibt es noch die Kräuterspätzle mit dem Grönsack-Bulla. Ja, statt dem Lieblingsessen gibt es die Hassessen. Die schlechtest bewerteten Essen. Ja. Das ist ja nicht schlecht, ja. Kann man die Leute vom Mensa-Podcast. Ja. Also ich will jetzt nicht hier mosern. Aber der Rektor hat schon mal informiert. Das haben wir auch besprochen. Ja. Und dann waren wir alle enttäuscht. Ja. Also ich bin jetzt selber, bin ich auch der Meinung, dass diesmal ist the real deal. Ja. Aber vorsichtige Zweifel sind vielleicht auch nicht unangebracht. Also, ja, auf jeden Fall. Man muss es mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich glaube auch, dass diese Mensa-Falschinformation vom Rektor ihn auch zu Fall gebracht hat letztendlich. Also, stimmt. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also danach haben sie gesagt, jetzt reicht's. Ja, es gab jetzt bist raus. Es gab ja so eine große Investigativkampagne sozusagen rausgefunden. Das ist im Grunde genommen Schiefers Watergate. Ja, okay. Mensa-Gate. Ich meine, man muss ja nur an die Tür rüberlaufen und schauen, was da steht. Da steht bis auf Weiteres geschlossen. Ja. Also geschlossen. Und dann eine Ankündigung zu machen und dann, dass das Schild nicht geändert wird, da war schon irgendwas, konnte da stimmen. Da hat man gemerkt, der hat seinen Laden nicht unter Kontrolle. Ja. Obwohl er ja eigentlich mit der Mensa gar nichts zu tun hat. Wenn man, ja, aber so indirekt. Aber egal, indirekt schon. Wir wissen alle, dass da großes Beziehungsgeflecht im Hintergrund stattfindet. Wir haben auch so eine Ermittlerwand bei uns im Studio. Mit so roten Fäden. So wie im Tatort. Und die Fäden laufen halt alle beim Schieber zusammen. Ja, das stimmt. Der Fahnder ist tatsächlich so ein roter Punkt. Das ist der Evil Genius. Und jetzt ist halt durchgestrichen und jetzt ist ein neues Gesicht. Ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, die neue Rektorin. Du weißt nicht, wie sie aussieht? Ich habe kein Bild von ihr, nein. Ah. Ich auch nicht. Ich habe nur gehört, sie war irgendwie, was war sie? Prüfungsamt oder so, Medizin. Stimmt das? Frau Egen heißt sie mal. Nein, oh mein Gott, das ist Medizin. Ich habe irgendwie sowas gesagt. Was macht sie denn? Neurowissenschaften ist sie, glaube ich. Neurowissenschaftlerin. Ich habe nur nicht nachgeschaut. Also was mit dem Gehirn. Was mit dem Gehirn, ist richtig. Ja, Neuro. Ich habe nur gelesen, dass es seit langem mal wieder eine Naturwissenschaftlerin ist, die Rektorin oder Rektor der Uni Freiburg. Ah, ja. Was war das, Shiva? Der war Literaturwissenschaftler. Der war doch Jurist? Nee, der war Literaturwissenschaftler, Germanistik. Oh. Irgendwas ganz Hyperspezielles. So Mittelalter-Mediumistik. Ja, genau. Irgendwas völlig Nutzloses. Ah, jetzt komm. Jetzt verprellst du unsere zwei Mediumistik-Zuhörer. Sorry an euch. Ich habe keine Ahnung, was ihr macht, aber ich finde es jetzt bestimmt nicht so spannend. Ich bin ja auch ein großer Mittelalter-Fan. Ja. Ich habe gedacht, vielleicht geht es jetzt den Sozialwissenschaften mal an den Kragen mit der neuen Rektorin. Also man muss ja schon sagen, dass die Sozialwissenschaften dafür, dass sie eigentlich, sage ich jetzt mal, vom Nutzen her, vom gesellschaftlichen, wahrscheinlich unter den Naturwissenschaften stehen. Oh, jetzt steile Thesen. Haben die ja in der Unipräsenz schon immer eigentlich einen Vorteil. Also sie haben die besten Gebäude, während irgendwie die Informatik das heißt, oder nicht, die, haben die, besten, die Informatik ältesten, ja, die ältesten Gebäude. Das ist halt nichts mit gut zu tun. Aber jetzt geht es hier um Systemrelevanz der Uni. Ja, der Charme. Aber der Charme ist ja den nutzvollen Institutionen sowieso egal. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind schon neidisch aufs KG4. Ja, echt? Glaub hast du schon. Das mal gehört? Ja, zu Recht. Nee, natürlich habe ich bewusst weggeweilt. Ich bin ja auch nur in der Sozialwissenschaft-Bubble unterwegs. Ja, aber manchmal trifft man ja den einen oder anderen. Natur wie. Versuche ich aus dem Weg zu gehen. Aber wir wohnen mit allem zusammen. Ah, stimmt. Ja. Stimmt. Das stimmt, ja. Den versuche ich auch aus dem Weg zu gehen. Grüße an Paul. Wer uns nicht hört, weil es ist ihm egal. Trotzdem grüße an Paul, er ist im Urlaub. Aber viel Spaß. Du hast nächste Woche Küche. Okay, aber vielleicht sollten wir jetzt nochmal. Wir wollten noch die Story vom Gaffel Senkrecht, da hat sie sich unterbrochen. Genau. Wie war denn der Besuch? Erzähl mal ein bisschen. Ja, es war sehr interessant, weil A, nichts los war und B, die gute Frau im Gaffel Senkrecht ist ja immer so ein bisschen interessant. Ja. So, die singt ja viel auch. Und, ja, ich finde es toll. Ja, du bist großer Fan. Ja, ich bin auch Fan. Ja, wir mögen uns gegenseitig. Ich habe das ja immer ein bisschen skeptisch gesehen. Aber jetzt? Und jetzt ist es tatsächlich so, sie ist unglaublich freundlich. Also sie freut sich über jeden Kaffee, den du da bestellst. Sie war immer freundlich. Ja, aber das hast du nur nicht. Sie hat aber eine andere Freundlichkeit. Sie ja, das ist halt, da trifft halt Nord auf Süd da bei Interaktion. Ist so. Ja, ist so, aber jetzt hat sie sich sozusagen, der Freundlichkeit angenähert, für die ich zugänglich bin. Ah ja. Oh. Ah ja. Aber beschreib die mal noch ein bisschen. Wie ist diese Freundlichkeit? Ja, die ist einfach so ein bisschen offener, so ein bisschen herzlicher noch. Nicht so. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst, ja. Die ist ja sonst immer so ein bisschen. Herzliche Grobheit. Ja, richtig. Das ist aber das Typische. Also ja, und das ist gar nicht mehr da tatsächlich. Okay. Also ich glaube, sie hat während Corona eine Erfahrung gehabt, um jetzt einfach nochmal so. Das ist sowieso meine These, dass viele Uni-Mitarbeiter. Ich kann jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ihr wollt. Ja, immer. Und zwar mache ich ja jetzt auch bald Examen und es gibt in Geschichte gibt es auch Leute, mit denen man dann da Kontakt hatte. Und da ist es dann so, dass die auch viel freundlicher sind oft als sonst. Und das heißt, die schätzen die menschliche Interaktion mehr. Ja, irgendwie scheint das so gerade ein Thema zu sein. Ah, okay. Bei vielen. Spannend. Ja, das ist vielleicht die Pause einfach, dass man einfach mal auch mal 2 Monate Ruhe hatte ein bisschen. Mal durchatmen. Mhm. Also es scheint irgendwie allen ganz gut zu tun. Weil es ist ja im Kaffeesenkrecht schon auch immer sehr stressig und der Faktor fällt jetzt komplett weg. Und also ich kenne das selber bei Jobs, wo du irgendwie immer diese ähnliche Sachen machst, wo du dann mal einen Kaffee, also hast immer wieder einen Kaffee. Das ist einfach angenehm, wenn du da mal wenn du was zu tun hast. So, du machst das, dann machst das, dann kriegst du dich ab, dann backst Brötchen auf. Es war eben wahnsinnig. Und wenn du nur rumstehst, ist super langweilig. Genau, es war wahrscheinlich wahnsinnig stressfrei, aber ich muss auch sagen, so jetzt aus meiner Erfahrung, erstes Mal Kaffee senkrecht nach 2 Monaten. Ich kann euch sagen, der erste Biss ins Franzbrötchen ist schon genuss. Okay. Oh, also der erste Biss ins Franzbrötchen ist schon nach 2 Monaten, wenn man so lange nicht... Und dann noch warm? Es war tatsächlich nicht mal warm, aber es hat mich gar nicht gestört, weil einfach dieses Zimtige und das hat gereicht. Ich oute mich mal, ich finde die Franzbrötchen nicht geil im Kaffeesenkrecht. Aber woanders, wo findest du die gut? Das heißt, du bist kein genereller Franzbrötchen-Gegner. Ja, gibt besser. Ich finde die zu teigig da. Ich auch. Die sind mir zu teigig. Es gibt auch bessere. Zu fettig, zu teigig, gell? Das gehört dazu. Die werden so hoch gelobt, aber ich sag, die sind... Ich meine, die sind halt... Es gibt es halt nirgends sonst. Das ist richtig. Und es riecht halt gut, wenn es gemacht wird. Ja, gebe ich zu. Riecht halt geil zimtig, aber geschmacklich... Aber ich habe die tatsächlich erst... Doch, geschmacklich ja, aber ich weiß, was du meinst. Konsistenz hat Geschmack. Ja. Und ich finde es ja auch einen Tick zu süß. Da ist voll viel Zucker. Jetzt hört mal auf. Also empfehle ich eher die Muffins, den Schokomuffin. Da hast du aber auch gesagt. Habe ich auch gesagt. Danach bereut man es immer ein bisschen. Der Schokomuffin ist aber halt nochmal doppelt so viel drüber wie ein Franzbrötchen, ganz ehrlich. Vom Zucker? Ja, das ist ja die Busse brutal. Also ja, das ist klar. Deshalb bereut man es danach. Da hast du ja, also nach diesem Schokomuffin hast du sowohl physisch als auch psychisch eine halbe Stunde lang einfach ganz, ganz starke Probleme. Ja. Deshalb, danach bereut man es, aber währenddessen ist das schon lecker. Ja. Finde ich. Also Stichwort Universitätsmitarbeitende und wie sie sich in der Corona-Krise jetzt nach Studierenden sehnen, denen sie irgendwie was Gutes tun können oder denen sie auf die Finger klopfen können. Da denke ich gerade an die strenge Bibliotheksaufsicht im KG4 oder gerne auch mal im Romsem. Was meint ihr? Vermisst die es auch irgendwie, Leuten nochmal so hier das Buch auf und ich meine, was ist da drin? Ich meine, die arbeitet in der UB jetzt gerade. Ach echt? Und läuft da durch die Reihen, weil ich war jetzt die letzten Tage mal zweimal in der UB zum Lernen. Ja. Und ich meine, dass ich da gesehen hatte. Das ist der richtige Job für sie auf jeden Fall. Also kannst du nochmal penible Regeleinhaltung, das kann sie. Ich bin jetzt Dienstag nochmal eingetragen für eine UB-Schicht. Ich würde einfach nochmal drauf achten. Mal, guck und würde das dann weiterleiten. Dass man das auch nochmal thematisiert. Ich dachte eigentlich, das ist eigentlich eher so eine studentische Hilfskraft auch. Aber wenn die jetzt hier professionell in den Bibliotheken umher sitzt, die ist schon professionell angestellt, glaube ich. Bestimmt Bibliothek. Gut, aber das ist auch die einzige, die ihren Job wirklich ernst nimmt. Ja, das ist richtig. Da sind andere dabei, die merken gar nicht, ob du reingehst oder rauskommst. Nee. Ohne Witz, aber doch. Ich meine, über die Zeit kennt man sich ja. Ja, egal. Und dann ist es so ein bisschen auch... Ein Vertrauensverhältnis. Genau, ein Vertrauensverhältnis. Ah, die gucken da, keine Ahnung, in der Angliste gucken die alle Downton Abbey und so Quatsch. Und dann... Was? Downton Abbey. Was ist das? Das ist halt so eine, ich weiß gar nicht, so eine viktorianische Sitcom. Nee, nicht Sitcom. Nee, eine Serie. Eine Serie. Ist ein bisschen dramatisch. Dramatisch, also nicht Sitcom. Wo ist denn die Anglistik? Im KG4. Ach so. Einfach der Empfang, meint er. Am Empfang, aber du weißt dann, dass es Anglistikstudenten sind. Ja, zum Beispiel. Weiß ich einfach. Ah, okay. Ja. Man kennt sich. Ja, aber die checken dann gar nicht, dass man da rausgeht. Ja, vom Augenwinkel sehen die, wer kommt und... Ja, hierher gehört. Die wissen dann auch, der kommt jeden Tag, der klaut jetzt kein Buch. Oder der klaut jeden Tag ein Buch. Nein. Also ich klaue keine Bücher. Das kann ich hier nochmal sagen an dieser Stelle. Das ist gut, das nochmal festzuhalten. Ja. Ich auch nicht. Gut. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen einen Schwenk zum Mensa-Gebäude, vor allem zum inneren Teil des Mensa-Gebäudes, weil von hier außen kann man sehen, wie es innen aussieht. Das ist ganz spannend, wenn man lange Zeit nicht hier war. Wie zum Beispiel in der Corona-Zeit drin sauber gehalten wurde oder auch nicht. Echt, ist dreckig. Es ist ziemlich dreckig. Ja. Ziemlich dreckig. Sieht man den Staub von hier? Also Gewicht sieht anders aus. Da liegen Blätter auf dem Boden rum, verwelkte. Es ist generell ein Tohuwabohu da drin. Ich habe vorhin schon gesagt, es sieht so ein bisschen aus, wie wenn so ein Zombie-Angriff gestartet hat plötzlich und die werden mir nichts, dir nichts, alles stehen und liegen lassen, werden geflüchtet in ein anderes Land. So sieht es da drin aus. Bis auf die über 100 Stühle, die schön gestapelt sind. Ja, genau, das haben sie noch hinbekommen. Steht noch ein Wischmob so, der hängt da noch so, so angelehnt. Es sieht so aus, wenn wir arbeiten, irgendwie plötzlich stehen und liegen gelassen, die eigentlich noch nicht fertig sind. So Krepppapier liegt noch rum und der Wischmob ist noch da. Aber man kann auf jeden Fall auch sagen, es wurden keine größeren Arbeiten vorgenommen. Nein, die Dachterrasse sehe ich jetzt nicht. Nee, es hat sich quasi nichts verändert, außer dass es unordentlich ist. Schade eigentlich. Ja, schade vor allem, vor allem draußen. Es wäre eine Chance gewesen. Ja. Außensitzbereich, da muss ein bisschen was getan werden. Da sieht es aus. Sollen wir einfach ein paar Flaschen mitnehmen, wenn wir gehen? Zum Beispiel. Da komme ich ja gar nicht mehr hinterher. Ja, wir sagen es jetzt einfach, dass wir das tun. Ach so, ja, natürlich. Klar. Ja, also wenn es schön aussieht, dann wären wir da. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Weil uns liegt die Mensa am Herzen. Schon. Guck mal, diese schöne Wiese da drüben. Oh, oh, sag ich dir nur. Oh. Ja. Ja, es ist schon fast so ein bisschen, es ist schon, wenn man hier so sitzt, so ist es schon fast ein bisschen ein kleiner Schritt zur Normalität. Weil man kann sich so richtig vorstellen, wie man jetzt dann hier auch sitzen würde. Ja, mit dem stimmt, Essen. Ja. Ein Tablett hier so. Ja, ein Tablett irgendwie. Der Lolo Rosso Salat, der so in der Sonne so richtig so, so schwitzt. Ja. Ja. Leicht und Blasen schlägt. Ja. Und diese manchmal hat man noch Glück und es gärt schon. Also dann hat man schon eine alkoholische Soße danach, nach einer halben Stunde. Ja. Und dann oder die Serviette, die man durch den Wind verliert und richtig, die liegt dann da irgendwo auf dem Weg. Richtig. Muss man nochmal zurück. Das ist schon. Oh, die Lasagne wird noch ein Stück. Der Deckel von der Lasagne wird noch ein Stück härter und klingt dann ungefähr so. Ich hab's gemacht. Oh, oh, oh. Aber was gibt's da für Regeln eigentlich, wenn die Mensa jetzt wieder offen hat? Also wenn am 15. soll es jetzt aufmachen und gibt's da irgendwie. Hat der Rektor nicht informiert? Ja, noch nicht ausreichend auf jeden Fall. Er hält sich da zurück, glaube ich. Ich meine, ich vermute mal, die Tische stehen einfach weiter auseinander. Ja. Jetzt kommt der Wind. Es gibt auch bestimmt für die Schlange Regeln, dass man irgendwie auseinander stehen muss. Das heißt, aber ich meine, das ist auch sowas. Das heißt, du kannst kommen, also sorry, ich muss nur mal kurz unterbrechen, wenn du. Von außerhalb, es gibt ja Leute, die pendeln auch nach Freiburg zum Studium, also von außerhalb der Stadt, fahren dann mit dem Zug. Die können dann aus dem Zug aussteigen, verlassen das Bahnhofsgebäude, können sich direkt in die Mensa-Schlange stellen. Weil 1,5 Meter Abstand in der Schlange würde bedeuten, die Schlange geht bis zum Bahnhof. Das ist schon richtig, auch nice. Hast du das mal ausgerechnet? Nee, aber das ist so eine grobe Schätzung und meine groben Schätzungen sind meistens sehr genau. Ja, nice. Ja, aber ich glaube, es soll, also ich habe irgendwas gelesen von, es ist auch Mundschutzpflicht, bis man am Platz ist. Ja, das stimmt, das also, steht in der E-Mail drin. Ja. Das steht in der E-Mail drin, ja. Also, dass man wirklich dann, bis man am Sitzplatz, wie in einem normalen Restaurant jetzt ja auch gerade. Oh gut, das finde ich jetzt auch nicht tragisch. Nee, ist okay, also, ja, passt ja. Was auch, sorry, was auch denkbar wäre, um das Ganze ein bisschen zu entspannen, wäre eine Essensausgabe draußen, denke ich gerade. Ja, weil ich glaube, da kommen sie logistisch in Schwierigkeiten. Okay. Weil die ja schon ein sehr eingespieltes Team immer von Küche und Ausgabe haben. Also es geht ja immer rucki zucki irgendwie, wenn da mal ein Bottich leer ist, dann dauert es irgendwie 10 Sekunden, bis der nächste drinsteht. Und ich glaube, das kriegen sie hier draußen. Da wird die Schlange auf jeden Fall noch länger. Das stimmt, ja. Ja, das kann sein. Ja, bin ich auch mal. Also meint ihr denn, das ist derselbe Andrang wie sonst auch? Oder vielleicht eher so ein bisschen reduziert? Weil ich meine, es ist ja auch niemand hier theoretisch. Also es ist ja keiner hier, der vor Ort eine Vorlesung hat. Also ach so, man müsste dann ja extra in die Mensa kommen. Das ist richtig, kommen, ja. Das, also kommen eigentlich nur die Hardcore-Fans eben, quasi. So wie wir zum Beispiel. Das stimmt, ja. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Das kommt aufs Essen an. Ich mache da nicht so generell. Nicht aus, nee. Jetzt wird's schon. Nee, also ich bin auf jeden Fall da. Also ich meine, ein Essen. Also es gibt halt, Milchreis und es gibt Seelachsfilet. Okay. Was sagst du? Kommst ja, du? Ja, dann komme ich nicht. Aber das wird nicht passieren, weil ich glaube, es wird keinen schnellen Teller geben. Ich glaube tatsächlich, es gibt nur Essen 1, 2. Ja. Es gibt Seelachs. Und die Seelachs und. Was anderes, was du nicht magst. Ja, Grönsack-Bullar. Ah, nee, das ist auch. Nee, das könnte jetzt auch gehen, gell? Ja, aber meinst du, das wird viel los sein? Weil, also, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass da wahnsinnig viel los ist. Also, ja, ich kann mir eher vorstellen, wisst ihr noch, der letzte Tag, wo die Mensa offen war, wo wir auch da waren? Ja, ja. Ich glaube, so wird es ein bisschen. Ja, Leute, wir haben ein bisschen Windprobleme. Aber das seid ihr von der letzten Folge ja schon gewohnt mit dem Soundproblem. Aber das ist auch das Schöne im Mensa. Sorry dafür. Windprobleme ist auch nur ein Euphemismus für Flatulenzen. Ja, okay. Ist richtig, ja. Aber auch, ja. Okay. I got wind problems. Okay. Ja, also da bin ich mal gespannt jedenfalls, wie das, wie das hier aussieht, um mal die elegante Überleitung jetzt wieder weg vom Furz zu machen. Weg vom Furz zu machen und zu sehen. Damit auch ihr wisst, was Flatulenz bedeutet. Ich bin ja auch de facto nur da heute, um euch so ein bisschen zusammenzubringen. An der langen Leine, sag ich jetzt mal. An der langen Leine. Ja, ja, wir haben eine lange Leine bekommen. Merkst du es nicht? Nee. Ja. Das ist nicht hier an der Hals. Also ich bin sozusagen die Zensur heute. Okay. Ach, was? Ah ja. Ja, ja. Nein, nein, nein. Hier wird gesagt, was man denkt. Absolut, ja, ja. Absolut. Ja. Ja, aber wie ist denn so, so vorfreudemäßig so? Ich habe mich schon gefreut, aber habe dann überlegt, gleich kriegt die Short natürlich KW 25, wann findet die, wann ist die? Das ist schon lange, gell? Zwei, drei Wochen. Ich glaube, ab morgen sind es noch 3 Wochen. Ja. Ja, doch. Und das finde ich ganz schön lang. Kommt hin. Also, am Morgen sind es noch 2 Wochen. Mir wäre es schon lieber, wenn das so übernächste Woche. Ne? Am Morgen sind es noch 2 Wochen. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, ach, stimmt. Das ist gar nicht mehr so lang. Ah, stimmt. Ja, sind 2 Wochen. Trotzdem, bei mir war es ähnlich. War ich war auch so, oha. Und dann dachte ich, aber der Rektor informiert. Dachte ich, Vorsicht. Vorsicht ist geboten. Ja, aber der hat ja jetzt nichts mehr zu sagen. Ich meine, der hat auch nichts zu verlieren. Das war seine letzte E-Mail an die Studierendenschaft. Da hat er nochmal alles rausgehauen, damit er nochmal on a high note. Jetzt geht's hier nochmal richtig los. Und wenn dann demonstriert wird, wenn das die Mensa doch nicht offen macht, dann ist auch scheißegal. Dann ist er schon längst auf den Bahamas. Ja, natürlich. Ich finde, man sollte schon mal ein paar Leute zusammentrommeln, um hier mal so ein bisschen. Ich meine, um was? Um hier aufzuräumen. Machen wir das große Mensa-Clean-up. Jetzt kündige nicht was an, dass wir das wieder erfüllen. Was wir wieder nicht erfüllen können. Aber das wäre zum Beispiel eine gute Idee. Oder halt auch ein bisschen Druck machen, dass es einfach dann schneller aufmacht. Ich meine... Ah ja, klar. Druck. Also, Demonstration. Also Platz ist da, möglich ist es. Ja, schon. Ich meine, wenn irgendwie kleine Gaststätten aufmachen, dann kann die Mensa easy aufmachen. Voll. Eigentlich auch schon früher. Ich weiß nicht, warum die das eigentlich so lange nach hinten schieben. Es sind ja schon deutlich mehr Menschen als kleine Gaststätten. Schon, aber die können ja die... Anzahl der Menschen, die im Gebäude sind, begrenzen. Und wenn die Abstandsregeln eingehalten werden? Was sie generell eigentlich überhaupt nicht werden. Aber das wäre jetzt auch mal eine interessante Frage, ne? Weil normalerweise ist man ja auch häufig in der Mensa und dann sitzt man da und isst und dann verquatscht man sich halt noch. Und dann labert man halt hier noch ein bisschen rum und da noch ein bisschen rum und ist dann de facto länger in der Mensa, als man fürs Essen braucht. Meint ihr, das könnte sein, dass die dann so einen Mindestzeitraum, also so eine Maximalzeit... Ja, kriegt man auch so eine Uhr einfach in der UB. Ihr müsst nach 20 Minuten halt fertig sein. Nee, die stellen einfach die strenge Bibliothekarsaufsicht ab, dass sie da mit der Reitpeitsche durch die Reihen geht und dann gibt es eine... Du hast dein Essen auf, raus! Ja, genau, raus, raus. Dein Tablett blinkt dann so rot, so ganz penetrant. Ja, eben, das also ist ja durchaus ein Thema. Das gibt so einen Sound an. Weil es ist ja nicht selten so, dass man auch hier dann einfach ein bisschen länger Zeit hat. Da bekomme ich schon eine Idee für so einen dystopischen Roman, tatsächlich. Tatsächlich? Ja. Der in der Mensa spielt. Ja, möglicherweise. Wo dann das Tablett rot blinkt. Obwohl, es ist Orwellian, würde ich fast sagen. Das ist dein Spezialgebiet. Das ist mein Spezialgebiet, hier. Ja. Aber die Dystopie. Bald sich examinierenden, Englischstudierenden. Ja, da muss ich bald noch ganz anders drüber sprechen, ja, über das Thema, als hier nur so spaßeshalber im Mensagarten. Ja, nee, komm. Nee, komm. Spaßhalber kann man sagen. Was sind da gerade die wichtigen Bezüge zur aktuellen Mensa? Absolut, ich denke, dass ich das auch. Rot blinkende Mensa-Tabletten. Das ist für mich absolut 1984. Das kannst du im Examen auch droppen, als Beispiel, würde ich schon sagen. Ich glaube auch. Ich meine. Da reagieren auch andere sprachlos. Ist so, ja, ja. Ist und da wird Zeit gewonnen dann auch. Ja, eben. Ist sprachlos ist immer gut. Ja, das ist ja das Wichtige. Also wenn außer du. Da spielst du dir auf jeden Fall 10 bis 20 Sekunden. Ja, wenn die Leute erstmal nach Luft schnappen müssen, weil die mit so einer Antwort nicht gerechnet haben, das ist natürlich schon ein Argument. Kostenloser Tipp für alle, die noch Staatsexamen vor sich haben. Ja, genau. Mal hier Tipps von Leuten, die gerade dabei sind, sich auf den Quatsch vorzubereiten. Mhm. Aber wir sind ja auch eine aussterbende Art. Ist so, ja. Wann ist das letzte? 22, ne? Ich dachte, früher 21, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Und dann gibt es noch Master, oder was? Also auch nochmal an alle Tipps, die jetzt an alle Tipps brauchen. Uha, jetzt ist hier richtig fertig Banane. Werden. Ja, fertig werden, ja. Jetzt kommt hier der Lothar zurück. Mikrofon übersteuert und alles. Okay. Ich mach jetzt mal hier 1:1 leiser, das könnte jetzt mal kurz ein bisschen unangenehm werden. Oh, low ist auch zu. Das muss ich kurz ausnutzen. Ja, jetzt ist ja gerade. Spult mal 10 Sekunden vor. So, jetzt dürfte es vielleicht ein bisschen besser sein. Also es gibt ja bei Spotify diese 15 Sekunden. Richtig, da müsst ihr jetzt, wenn ihr genug Zeit habt, da jetzt drauf gedrückt und landet jetzt genau wieder hier. Hier. Geil. Incredible Skills. Ja, wunderbar. Ja. Was wollte ich fragen? Ich wollte sagen, dann müssen Lehramtsstudenten quasi noch eine Masterarbeit schreiben und dann war's das. Ja. Ist ja viel chilliger, oder? So ein Staatsexamen. Es gibt Leute, die performen gern, was eigentlich auch die besseren Lehrkräfte sein würden, wenn ich jetzt mal, also das ist natürlich eine Verallgemeinerung, aber man muss schon auch performen können als Lehrkraft. Du musst da den Hampelmann machen. Ja, aber vielleicht nicht vor 4 erwachsenen Professoren, sondern vor 30 Kindern. Was ist schwieriger, würde ich dich fragen? Ich glaube, die 30 Kinder. Also es ist eine ganz unterschiedliche Anforderung. Ja, aber es ist eine ganz andere Anforderung. Ja, würde ich sagen. Aber also die Staatsexamen bereitet dich ja nicht auf einen Unterricht vor. Nein, aber diese Kinder und Jugendlichen können ja Fragen stellen, die mindestens genauso knallhart sein können. Vielleicht auch nicht fachlicher Ebene, aber vielleicht andere. Emotionaler Arten. Eben. Emotional zum Beispiel, ja. Nee, okay. Ich glaube, das ist nicht zu vergleichen. Was ich viel störender finde, um das mal kurz aufzugreifen an dem neuen Bachelor-Master-System, ist die Tatsache, dass man im Bachelor de facto keine Praxiserfahrung sammelt, sondern das Praxissemester erst im, ich glaube, ersten oder zweiten Master-Semester ist. Und dann hat man Bachelor of Education und hat aber keine Praxiserfahrung. Aber das war bei uns auch nicht anders. Nee, also ich habe mein Praxissemester auch im 5. oder so. Ja, aber 5. wäre noch theoretisch Bachelor. Ja, aber das ist ein, zwei Semester. Ich glaube, das geht jetzt zu weit. Das geht jetzt zu weit, aber... Schneide das ab hier raus. Just Cut. Wenn ihr Glück habt, habt ihr nochmal auf das 15 Sekunden und zwar mehrfach. Das geht jetzt immer nur um 15 Sekunden. Ja, das besorgt uns halt im Moment sehr. Was ist denn gerade euer Zentrum des Lebens? Ich würde... leichter ein Sitzen und keine Termine, ne? Oh, ja geil. Das ist Bukowski. Das ist... Aber Bukowski-esk. So ein bisschen, ja. Okay. Nee, also das ist gerade unsere Live-Reality. Ja, das dreht sich das unser Universum. So bei euch so? Ey, das ist zu privat, gell? Nee, ich habe mir gestern ein oranges Lenkerband auf mein Rennrad drauf gemacht. Echt? Sieht jetzt geil aus. Echt? Das will ich auch mal sehen. Hast du das hier? Nee. Das war jetzt die Antwort auf der Frage deines Lebensmittelpunktes. Ja, kann ich auch verstehen. Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Ah. Ich spiele auch wieder Tennis, das ist so nebenher so ein Back bisschen. Ich habe auch ein neues Griffband. Das ist schwarz. Welche Farbe? Schwarz. Ja, das ist ja, nur auch mal so. Wie lange es orange bleibt. Aber es war so geil, dann dachte ich, ich muss es jetzt mal drauf machen. Mal ausprobieren. Also er kennt ja den 15 Sekunden Knopf. Denkt ihr, der Kiosk macht auch auf? Der Kiosk? Ja, also hier. Glaub nicht, sonst entsteht ja so eine Biergartengemütlichkeit. So wie jetzt im Moment hier, Prost. Ja, zum Wohl. Die vielleicht vermieden werden will von der Mensa aus. Möglich, ja, aber so ein Eis wäre schon auch geil. Gibt's ja auch in der Mensa. Ja, oder? Aber das ist was anderes. Wenn man das, wo das ist sogar so Kugeleis gab es doch schon mal in der Mensa. Oder im Senkrecht. Es ist nachts. Ja. Doch, gab's mal. Ja, es gibt halt natürlich auch noch so Panna Cotta und so ein Kruscht. Ja, egal. Ich würde sagen, wir hangeln uns einfach von Woche zu Woche, weil wir wissen ja nicht, ob wir mit dem Rektor so vertrauen können über diese Informationen. Mhm. Aber erstmal herrscht schon noch Vorfreude, oder? Ja, schon. Aber es ist noch lang 70-30. Also ich fände es cooler, wenn es nächste Woche Mittwoch wäre. Die Öffnung der Mensa. Sehr spezifisch von dir. Wieso Mittwoch? Von mir ist auch Dienstag, aber... Hast du da Geburtstag, oder? Nein. Das war so aber ein subtle move. Das war der erste Tag, der mir gerade eingefallen ist, außer Montag, weil er Montag Freitag ist. Ja. Ah, stimmt, ja. Ja. Okay. Jo, ich glaube, wir sind schon seit 10 Minuten irgendwie am Umhangeln über der Zeit. Ich wollte nochmal wissen, wie das mit dem Griffband an deinem Winter ist. Das fühlt sich schon gut an. Echt? Ja, das habe ich mir gedacht. Gut, in diesem Sinne freuen wir uns jetzt über die positiven Entwicklungen in der Causa Mensa. Ja, wir freuen uns auch über Unterstützung beim hier Mensagarten sauber halten oder auch am Studierendenwerk ein bisschen Druck machen, dass die Mensa doch vielleicht früher aufmacht. Oder wenn sie aufmacht, auch einen schnellen Teller anbietet. Und ich sag mal so, die zuverlässigsten Informationen zur Mensa-Öffnung, die wird es immer hier geben. So. Ja, das stimmt. Ja. So. Wunderbar. Da halte ich mein Maul, guck mich nicht so an. Das kann man ja mal festhalten. Das müssen wir so stehen lassen. Ja. Ja. Okay. Tschüssle. Bye, bye. Tschüss.